Zeit leck mich am Arsch, lieber Schröder. Ich werd jetzt Terrorist, mein Einnahmengeber. Leck mich am Arsch, lieber Schröder. Ich werd jetzt Terrorist, wie du sein kann doch jeder. Jeder Arsch. Preise auf, unsere Antwort drauf. Bischof und Rauch, da stimmen wir nicht zu. Das finden wir nicht gut. Zerstöre fremdes Eigentum, nur damit du weißt, leck mich am Arsch, lieber Herr Schröder. Ich werd jetzt Terrorist, mein Arbeitgeber. Leck mich am Arsch, lieber Herr Schröder. Ich werd jetzt Terrorist, wie du sein kann doch jeder. Jeder Arsch. Deutschland wird zerstört und das ist deine Tat. Beschlüsse, die nichts bringen, das war dein Verrat. Wir gehen weiter auf die Straße, machen weiter was kaputt. Zerstören weiter fremdes Eigentum, nur damit du weißt, leck mich am Arsch, lieber Herr Schröder. Ich werd jetzt Terrorist, mein eigener Arbeitgeber. Leck mich am Arsch, lieber Herr Schröder. Ich werd jetzt Terrorist, wie du sein kann doch jeder.